Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 134 an Schiller. Ein paar Produkte, wie die hierbei kommenden Schriften sind, dürfen Ihnen nicht unbekannt bleiben. Vielleicht sind sie noch nicht zu Ihnen gelangt. Den Theaterkalender erbitte mir bald wieder zurück. Mit 100 Xenien, wie hier ein Dutzend beiliegen, könnte man sich sowohl dem Publiko als seinen Kollegen aufs angenehmste empfehlen. Es ist recht gut, dass die Rezension des poetischen Teils der Horen in die Hände eines Mannes aus der neuen Generation gefallen ist. Mit der alten werden wir wohl niemals einig werden. Vielleicht lese ich sie bei Ihnen, denn wenn es mir möglich ist, gehe ich den 3. Januar von hier ab. Dass man uns in unseren Arbeiten verwechselt, ist mir sehr angenehm. Es zeigt, dass wir immer mehr die Manier loswerden und ins allgemeine Gute übergehen. Und dann ist zu bedenken, dass wir eine schöne Breite einnehmen können, wenn wir mit einer Hand zusammenhalten und mit der andern so weit ausreichen, als die Natur uns erlaubt hat. Ich danke für den Beitrag zur Auslegung des Märchens. Wir würden freilich noch ein bisschen zusehen. Ich hoffe aber doch noch auf eine günstige Wendung in den Unterhaltungen, meinen beliebigen Spaß darüber machen zu können. Wollte doch Gott, dass Waldmanns Trauerspiel produzibel wäre. Ich würde es gleich aufführen lassen. Alles will schreiben und schreibt, und wir leiden auf dem Theater die bitterste Not. Die Abbildung des Seifersdorfer Unwesens kenn ich. Sie kennen ja wohl auch die Trude, die es bewohnt und die es so ausgeschmückt hat. Wielands Empfang und Bewirtung daselbst im Sommer 1794 gäbe eine vortreffliche Geschichte, wenn er sie aufsetzen wollte, wie er sie erzählt. Cotta wollen wir also auf Jubilate erwarten. Ich hatte wirklich vergessen, dass dieser Termin festgesetzt worden. Leben Sie recht wohl, ich suche mich von allem, was mich halten und zerstreuen könnte, loszumachen, um in Ihrer Nähe wieder einige gute Zeit zuzubringen. Weimar, den 26. Dezember 1795. G.